»Ich habe ihn heute zu sehen geglaubt«, flüsterte sie unsicher. »Wen?« »Den Vater. Ich ging auf der Straße, dort ganz in der Nähe, gegen 10 Uhr, und an der Ecke schien er vor mir zu gehen, als wäre er es wirklich. Ich wollte gerade schon zu Katharina Iwanowna hinaufgehen.« »Sie gingen also auf der Straße?« »Ja«, flüsterte Sonja, wurde wieder verlegen und senkte die Augen. »Hat Katharina Iwanowna Sie geschlagen, als Sie noch beim Vater lebten?« »Aber nein! Wie kommen Sie darauf? Nein!« Sonja sah ihn geradezu erschrocken an. »Also lieben Sie sie?« »Ich sie? Ja, wie denn sonst?« stieß Sonja wie klagend hervor und faltete wie vor Schmerz die Hände. »Ach, Sie! Sie kennen sie nicht, wenn Sie nur wüssten. Sie ist ja ganz wie ein Kind. Ihr Verstand ist ja wie gestört, vor Kummer. Und wie klug sie war, wie großmütig, wie gütig. Sie wissen nichts, gar nichts. Ach!« Sonja sprach wie in Verzweiflung, erregt und leidend und die Hände ringend. Ihre bleichen Wangen röteten sich wieder und in ihren Augen drückte sich eine tiefe Qual aus. Man sah, dass in ihr schrecklich viel berührt worden war und dass sie unbedingt etwas äußern und sagen und für Katharina Iwanowna eintreten wollte. Ein unstillbares Mitleid, wenn man sich so ausdrücken darf, sprach plötzlich aus jedem Zug ihres Gesichts. »Sie sollen mich geschlagen haben? Ja, wie kommen Sie denn darauf? Oh Gott, Sie und mich schlagen! Und wenn sie mich auch geschlagen hätte, was wäre denn dabei? Was wäre denn dabei? Sie wissen nichts, gar nichts. Sie ist so unglücklich. Ach, wie unglücklich! Und sie ist krank. Sie sucht Gerechtigkeit. Sie ist rein. Sie glaubt so fest daran, dass in allem Gerechtigkeit herrschen müsse, und sie verlangt das, und selbst wenn man sie quält, wird sie doch nichts Unrechtes tun. Sie merkt es nicht, wie unmöglich es ist, dass es unter den Menschen gerecht zugeht. Und dann ist sie aufgebracht und reizbar, wie ein Kind, wie ein Kind. Aber sie ist gerecht, gerecht.« »Und was wird aus Ihnen?«